über das Vorlesen dieses Briefes haben Sie doch schon gehört. Da kamen mir diese zwei Schläge mit der Reitgerte wie vom Himmel geschickt. Als erstes ließ sie sofort den Wagen vorfahren. Ich spreche nicht einmal davon, dass es bei Frauen Fälle gibt, wo es ihnen sehr, sehr angenehm ist, beleidigt zu werden, trotz der zur Schau getragenen Entrüstung. Solche Fälle kommen immer wieder vor. Der Mensch liebt es im Allgemeinen sehr, wirklich sehr, sich beleidigt zu fühlen. Haben Sie das noch nicht bemerkt? Bei Frauen aber ist dies ganz besonders der Fall. Man kann sogar so weit gehen zu sagen, dass sie sich damit gern die Zeit vertreiben. Einen Augenblick dachte Raskolnikow daran, aufzustehen und wegzugehen, um dadurch diesem Besuch ein Ende zu machen. Eine gewisse Neugier aber und vielleicht auch etwas wie Berechnung hielten ihn noch eine Weile zurück. »Sie prügeln wohl gern?« fragte er zerstreut. »Nein, nicht besonders gern«, antwortete Svidrigailow ruhig. »Und Marfa Petrowna habe ich so gut wie nie geschlagen. Wir lebten in großer Eintracht und sie war stets mit mir zufrieden. Die Reitgerte habe ich in den 7 Jahren unserer Ehe nur 2-mal gebraucht, wenn man ein 3. Mal, das übrigens sehr zweideutig war, nicht mitzählt. Das 1. Mal geschah es 2 Monate nach unserer Heirat, gleich nach der Ankunft auf dem Gut. Und dann der jetzige, letzte Fall. Sie dachten wohl, ich sei so ein Wüterich, Reaktionär und Anhänger der Leibeigenschaft. Ne? Übrigens, erinnern Sie sich noch, Rodion Romanowitsch, wie man vor einigen Jahren, noch zur Zeit der hochlöblichen Pressefreiheit, einen Edelmann, ich habe seinen Namen vergessen, der einer deutschen Dame im Eisenbahnwagen mit der Reitgerte eins übergezogen hatte, öffentlich an den Pranger stellte? Erinnern Sie sich noch? Es war im selben Jahr, glaube ich, als Puschkins Ägyptische Nächte vorgetragen wurden und einen Skandal verursachten. Erinnern Sie sich? Von den schwarzen Augen? Oh, wo bist du, goldene Zeit unserer Jugend? Und nun meine Meinung über den Fall. Für den Herrn, der die Dame verdroschen hat, habe ich keinerlei Sympathie übrig. Denn warum soll man mit so einem sympathisieren? Nur kann ich hierbei nicht umhin zu bemerken, dass sich zuweilen so aufreizende Frauenzimmer unter diesen Damen befinden, dass kein einziger Fortschrittler, wie mir scheint, für sich vollkommen garantieren könnte. Von diesem Standpunkt aus hat damals kein Mensch die Sache betrachtet. Indessen ist es der einzig wirkliche humane Standpunkt. Glauben Sie mir.